Erster wisst ihr nicht, Brüder, dass das Gesetz nur über einen Menschen herrscht, solange dieser am Leben ist? Zweiter, eine verheiratete Frau ist zum Beispiel gesetzlich an ihren Mann gebunden, solange er lebt, aber wenn er stirbt, ist sie frei. Dritter, wenn sie also einen anderen Mann heiratet, während ihr Ehemann noch lebt, gilt sie als Ehebrecherin, doch nach seinem Tod ist sie frei vom Gesetz. Vierter, genauso seid auch ihr für das Gesetz gestorben, weil ihr zum Leib von Christus gehört, damit ihr nun Gott dienen könnt. Fünfter, als wir noch nach unserer menschlichen Natur lebten, weckte das Gesetz sündige Leidenschaften in uns, die schließlich zum Tod führten. Sechster, jetzt aber sind wir vom Gesetz befreit, weil wir für das gestorben sind, was uns früher gefangen hielt, so dass wir Gott auf eine neue Weise dienen. Siebter, ist das Gesetz deshalb sündig? Nein, aber ohne das Gesetz hätte ich die Sünde nicht erkannt, wie zum Beispiel das Verbot zu begehren. Achter, die Sünde nutzte dieses Gebot jedoch aus, um in mir alle möglichen bösen Wünsche zu wecken, denn ohne Gesetz ist die Sünde machtlos. Neunter, früher lebte ich ohne das Gesetz, aber als das Gebot kam, wurde die Sünde in mir lebendig und ich starb geistlich. Zehnter, so brachte mir das Gebot, das eigentlich zum Leben führen sollte, stattdessen den Tod. Elfter, die Sünde hat mich nämlich durch das Gebot getäuscht und mich schließlich damit getötet. Zwölfter, das Gesetz selbst ist also heilig, und jedes einzelne Gebot ist gerecht, gut und heilig. Dreizehnter, hat also etwas Gutes meinen Tod verursacht? Nein, es war die Sünde, die das Gute benutzte, um ihre schreckliche Wirkung zu zeigen. Vierzehnter, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, aber ich bin ein schwacher Mensch, der an die Sünde verkauft wurde. Fünfzehnter, ich verstehe mein eigenes Handeln nicht, weil ich nicht das tue, was ich eigentlich will, sondern genau das, was ich hasse. Sechzehnter, wenn ich aber das tue, was ich eigentlich nicht will, dann stimme ich zu, dass das Gesetz gut ist. Siebzehnter, in diesem Fall bin nicht mehr ich der Handelnde, sondern die Sünde, die in mir wohnt, bestimmt mein Verhalten. Achtzehnter, ich weiß, dass in meiner menschlichen Natur nichts Gutes wohnt, denn obwohl ich das Gute will, schaffe ich es nicht. 19. Ich tue nicht das Gute, das ich eigentlich möchte, sondern ich tue das Böse, das ich eigentlich vermeiden will. 20. Wenn ich aber gegen meinen Willen handle, dann ist es die Sünde in mir, die mich dazu treibt. 21. Ich stelle also fest, dass ein Gesetz in mir wirkt, wenn ich das Gute tun will, ist das Böse bereits da. 22. In meinem Inneren stimme ich dem Gesetz Gottes mit großer Freude zu. 23. Doch ich bemerke in meinem Körper ein anderes Gesetz, das gegen meinen Verstand kämpft und mich zum Gefangenen der Sünde macht. 24. Ich bin ein unglücklicher Mensch, deshalb frage ich mich, wer mich aus diesem Körper befreien wird, der dem Tod geweiht ist. 25. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, obwohl ich innerlich Gott diene, während meine menschliche Natur der Sünde folgt.